Kundgabe 3525. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.08.1945. Ausleben und Wirksamkeit des göttlichen Wortes. Unentwegt leitet Gott sein Wort zur Erde, wo nur die Verbindung hergestellt wird mit ihm von einem willigen Erdenkind. Und soll nun das Wort wirksam werden unter den Menschen, dann muss es mit dem Herzen aufgenommen und befolgt werden. Dann erst spürt der Mensch die Kraft des göttlichen Wortes. Der direkte Empfänger muss mit dem Herzen beteiligt sein, ansonsten er die Stimme des Geistes nicht vernehmen könnte. Dennoch wird er auch dann erst die volle Kraft verspüren, so er das Wort Gottes auslebt, also den durch das Wort kundgegebenen Willen Gottes zu erfüllen trachtet. Es lehrt das Wort die Liebe, und es muss der Mensch als erstes liebetätig sein, um nun auch die verheißene Kraft zu empfangen. Das Wort Gottes ist Kraftspender, weil Gott selbst sich äußert, weil Gott das Kraftzentrum ist von Ewigkeit und sein Wort der Quell, an dem sich jeder laben und stärken kann. Wer in der Liebe lebt, der verlangt auch nach dem göttlichen Wort, weil er es als die Verbindung zwischen Gott und ihm erkennt und er diese ersehnt. Und ihm naht sich Gott selbst im Wort, indem er durch die Stimme des Geistes mit ihm redet und dieser ihn vernimmt im Herzen, so er aufmerksam horchet. Wird nun das Wort Gottes wirksam am Menschen, dann ist die seelische Reife unweigerlich die Folge davon, denn die Kraft des göttlichen Wortes fördert die Aufwärtsentwicklung des Menschen, die Ziel und Zweck des Erdenlebens ist. Es wird der Mensch sich zur Liebe gestalten. Die Kraft des göttlichen Wortes verhilft ihm zur Durchführung seines Willens. Sie treibt ihn an zur Liebetätigkeit. Die Liebe wieder verbindet ihn mit Gott und macht ihn empfänglich für die Liebeausstrahlung aus Gott. Und diese lässt ihn geistig reifen und den Zusammenschluss finden mit dem Vater von Ewigkeit. Und nun wirket Gott in ihm, indem er durch den Geist sich kundtut. Der Mensch steht nun in direkter Verbindung mit Gott und höret ihn zu jeder Zeit. Er vernimmt seine Stimme tönend im Herzen und ist selig schon auf Erden, denn nun spüret er Gott in sich. Und es gibt für ihn weder geistige noch irdische Not. Er steht in vollster Kraftfülle, die er unentwegt von Gott bezieht. Und dies bedeutet Überwindung aller Widerstände, Überwindung des Todes, das heißt der Kraftlosigkeit und ein ewiges Leben. Es hat der Mensch sein Ziel erreicht. Er ist zurückgekehrt zu dem, von dem er einst ausgegangen ist. Amen.